weil jeder es weiß. Weil jeder es weiß. Da lachen die Leute und haben ihren Spaß. Ich bin ein Tanzbär und dreh mich im Kreis herum. Und dreh mich im Kreis die Welt um. Dann lachen die Leute und haben ihren Spaß. Ich bin ein Tanzbär und dreh mich.